als dann irgendwann der Lockdown gelockert wurde, da kamen so viele Geräusche. Ich dachte, was ist denn das? Ah, der Verkehr geht wieder los. Also ich finde das auch sehr faszinierend, womit wir uns überall abfinden, weil wir es einfach nur so kennen. Und wenn dann der Verkehr mal wegfällt, fällt das so richtig auf. Maikäfer, ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Habt ihr gute Ideen oder Lust, einen eigenen Beitrag mit uns zu gestalten und zu veröffentlichen? Dann kontaktiert uns doch per Mail an maikäfercast@riseup.net. Weitere Infos sowie den PGP-Schlüssel für Verschlüsselung findet ihr auf unserem Blog maikäfercast.noblogs.org. Wenn ihr über die nächsten Folgen informiert werden wollt, könnt ihr unseren E-Mail-Newsletter bekommen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserem Blog. Hallo, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir mit dabei den Michael von der Verkehrswende und Wiebke ist heute auch mit dabei, auch von der Verkehrswende und ist auch für die Inklusion seitens des Studentenwerk dabei. Heute sprechen wir allgemein über die Verkehrswende. Wie sind die Perspektiven in Oldenburg? Wie können weitere, zum Beispiel Radwege, entstehen? Ja, und ich bin der Thomas und ich freue mich auf ein gutes Gespräch, bei dem wir hoffentlich neue Ideen einbringen, vielleicht auch Utopien einbringen, wo wir verkehrsmäßig in Oldenburg hin möchten, wo wir auf jeden Fall noch Defizite haben und warum wir überhaupt Verkehrswende brauchen. Und ich glaube, das ist auch gleich unsere erste Frage. Warum überhaupt Verkehrswende? Ich finde, dass die Zeit reif ist für die Verkehrswende, weil wir haben so eine vielschichtige Gesellschaft heutzutage und so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Und bisher war die Verkehrspolitik ja eher auf die Autofahrerinnen hin bezogen. Und es gibt ja so viel mehr Fortbewegungsarten. Also aus meiner Sicht, ich nutze einen E-Rollstuhl, viele schieben einen Kinderwagen, haben ein E-Bike oder ein E-Roller. Es gibt ja so viele verschiedene Fortbewegungsarten und nicht halt nur das Auto. Und deshalb ist ganz wichtig, dass der Platz anders verteilt wird, sodass alle ganz unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerinnen gut Platz im Verkehr haben und sich sicher fortbewegen können. Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich bin jetzt von der Initiative Verkehrswandel, die es jetzt schon seit einigen Monaten gibt. Und natürlich machen wir uns sehr viele Gedanken darüber, warum Verkehrswende, wie Verkehrswende. Ich denke, das können wir jetzt im Laufe des Gesprächs noch klären. Aber zunächst mal wirklich die Frage, was kann eine Verkehrswende überhaupt leisten? Also welche Funktion hat so eine Verkehrswende? Es geht ja nicht nur um das Thema Klimaschutz. Das liegt auf der Hand, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, damit der Klimawandel verlangsamt wird. Es geht aber auch um das Thema Sicherheit. Nur mal so ein Beispiel, wenn wir an Sicherheit denken, an unsere Kinder denken, warum gibt es denn jeden Morgen und jeden Nachmittag um die gleiche Zeit hunderte von Elterntaxen, die durch die Stadt fahren? Weil deren Kinder sich nicht frei bewegen können. Die haben Angst um die Sicherheit ihrer Kinder und lassen die nicht alleine in der Stadt fahren. Stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so und warum macht da keiner was dagegen? Also auch das ist ein Ziel, was die Verkehrswende bewältigen kann, das Thema Sicherheit zu erhöhen, also die Sicherheit zu erhöhen. Für mich persönlich ist ja auch so ein Aspekt, warum Verkehrswende immer auch die Frage eines gerechten und gleichwertigen Zugangs aller Menschen, die in einer Stadt wohnen, die eine Stadt nutzen. Und da habe ich halt das Gefühl, dass zurzeit Menschen, die ein Auto besitzen und damit fahren, bei Weitem bevorzugt werden gegenüber allen anderen Gruppierungen von Menschen. Oder beziehungsweise auch, dass Menschen manchmal einfach in einer anderen Rolle unterwegs sind. Also man ist ja nicht immer mit dem Auto unterwegs. Aber es wird halt diese Rolle des Autofahrens ganz stark bevorzugt. Seht ihr das auch so? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das sieht man schon ganz gut an der Platzverteilung. Wir machen halt jedes Jahr ein Straßenfest bei uns in der Breslauer Straße und sperren dann die Straße und die ganzen Autos werden weggeparkt und wir haben dann total viel Platz. Ich bin immer ganz überrascht, wie viel Platz für Autos vorgesehen werden und die ganzen Parkplätze jetzt sieht man ja auch, jetzt werden ja auch mal Restauranttische einfach auf Parkplätze gestellt aufgrund der aktuellen Lage. Finde ich super. Und einfach, ja, wie viel Platz brauchen wir für Straßen und für die Autos? Und der wenige übrige Platz, wenn ich mir jetzt so den Bürgersteig angucke, dass ja alle anderen sich da irgendwie rumknubbeln müssen. Da ist es manchmal ganz schön eng, manchmal ganz schön genervt, manchmal ganz schön gefährlich. Und ich fände sowas wie so ein Shared Space viel besser, wenn man einfach guckt, wir haben so und so viel Platz, so und so viele Menschen müssen mit so und so viel Gefährten da durch. Aha, kriegt jeder einfach mehr Platz als den Platz für das Auto. Und ich glaube, dass dann auch noch deutlicher würde, was alle davon haben. Das ist ja nicht nur Klima, es ist der Lärm, es ist das Gefühl, wer möchte schon an einer stark befahrenen Straße wohnen. Also eigentlich will das ja niemand, aber so richtig ändern tut sich halt noch nichts. Ja, das ist das Thema autogerechte Stadt. Die Siedlungspolitik, die wollen wir jetzt nicht noch auseinandernehmen, aber dieser Begriff, der ist ja allen bekannt. Aber zum Thema Rolle fand ich sehr interessant, gerade was du gesagt hast. Ist tatsächlich so, jeder ist in der jeweiligen Rolle unterwegs. Wir fahren, wir gehen alle zu Fuß, wir fahren fast alle Fahrrad, ab und an mal mit dem Bus und je nachdem, wie so die Meinungen zum Thema PKW sind, fahren auch viele mit dem Auto, logischerweise. Und ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, aber egal mit welchem Verkehrsmittel ihr unterwegs seid, ihr regt euch immer über die anderen auf. Zumindest geht es mir so, wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, rege ich mich über die Autofahrer auf. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, umgedreht über die Fahrradfahrer, dass das ein sehr emotionales Thema ist. Das liegt völlig auf der Hand und das sieht man ja in den ganzen Diskussionen auf Facebook, im Internet, überhaupt auch bei der NWZ, wie darüber berichtet wird. Also das Thema Verkehrswandel oder Verkehrswende ist auf jeden Fall sehr emotional belegt und deswegen kann ich auch jede Meinung nachvollziehen, nur wir müssen daran arbeiten, dass so ein kleiner Samen in den Köpfen aufgeht, dass Verkehrswandel nicht bedeutet, irgendjemanden eine Mobilität wegzunehmen, irgendjemanden einzuschränken oder seine Freiheit zu berauben. Ganz im Gegenteil, die Leute müssen verstehen, dass Mobilität eher als Dienstleistung verstanden werden sollte. Also je nachdem, wo ich gerade hin muss, nutze ich eben den Bus oder das Carsharing-Auto oder auch das E-Bike, was irgendwo rumsteht und was man sich leihen kann oder eben mein eigenes logischerweise. Aber ich nutze zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Verkehrsmittel, so wie es gerade passt und wie sie gerade zur Verfügung stehen und bin trotzdem genauso mobil wie heute, habe nur im besten Fall kein eigenes Auto mehr, was Platz wegnimmt. Was mir vor allen Dingen immer auffällt, ist, ich fahre hauptsächlich nur mit dem Fahrrad, also sehr selten wie quasi kaum mit dem Auto. Und teilweise gibt es keine Radwege oder man muss sich die Radwege mit den Fußgängerwegen teilen. Man kann sie kaum unterscheiden. Man muss zwischendurch bei den Autos mitfahren. Da ist man gefährdet, weil teilweise, wie du gerade sagtest, dass die Autofahrer auch meistens auch keine Rücksicht auf die Fahrradfahrer nehmen oder Fahrradfeder auf die Autos. So. Das ist immer so ein Geben und Nehmen teilweise. Oder dass einfach die Busspur mit auf dem Fahrradweg drauf ist, dass man dann quasi mit dem Bus teilen muss, was auch wieder gefährlich ist. Und da fühle ich mich als Radfahrer teilweise auch ziemlich gefährdet. Wo ich auch gerade so frisch nach Oldenburg gezogen bin vor ein paar Jahren, habe ich mir auch direkt den Arm gebrochen, weil mir ein Fußgänger einfach über den Fahrradweg gerannt ist. Und ja, was habt ihr denn da so für Möglichkeiten, wie man das ändern könnte? Ja, das sind ja schlimme Nachrichten, wenn du gleich in Oldenburg angekommen bist und brichst dir den Arm. Das habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber ich gehe mit dir mit. Also man sagt immer, Oldenburg ist eine fahrradfreundliche Stadt. Unbenommen ist sie, weil es sehr viele Fahrradwege an sich gibt. Aber die Qualität der Fahrradwege, die könnte noch deutlich verbessert werden. Das geht schon los bei dem Untergrund. Ne, im Mobilitätskonzept der Stadt oder in der Mobilitätsstrategie der Stadt Oldenburg steht zum Beispiel drin, dass jeder Radweg möglichst asphaltiert werden sollte. Jeder zumindest neu angelegte. Das habe ich noch nicht einmal erlebt. Zugegeben bin ich jetzt nicht im gesamten Stadtgebiet so unterwegs, als dass ich jeden Fahrradweg kennen würde. Aber wenn man sich die Hauptachsen anguckt, die Nadorster Straße, die Alexanderstraße oder auch hierher, ich bin über die Amalienbrücke gefahren und komme von der Innenstadt. Dieser Fahrradweg ist so schmal, dass ich niemanden wieder überholen kann. Er ist huckelig, gepflastert, es rüttelt alles am Fahrrad Und wenn ich ganz viel Pech habe, dann werde ich auch noch ausgebremst von der Ampel kurz vorm Hügel, sodass ich dann den Berg schwer hochkomme. Also all diese Hintergründe, die sehen wir hier in Oldenburg tagtäglich an jeder Ecke. Und wenn es nach einer wirklich fahrradfreundlichen Kommune gehen würde, dann hätten wir asphaltierte Wege, wir hätten farblich markierte Wege, so wie wir es aus Groningen, aus anderen fahrradfreundlichen Städten, Münster und Kopenhagen und so weiter kennen, wo die Fahrradwege rot sind, damit auch der Fußgänger nicht einfach so in den Weg läuft oder laufen kann und sieht, oh, hier gehöre ich nicht her. Glatt muss es sein, farblich unterschieden. Und ja, na gut, auf der einen oder anderen Seite diskutiert man und streitet man auch darüber, ob der Fahrradfahrer nicht vielleicht sogar auf die Straße gehören würde. Möglicherweise, wenn er abgegrenzt wäre von dem eigentlichen Pkw-Verkehr. All das sind Überlegungen, die man aber auch wiederum dann auf Oldenburg speziell münzen müsste und müsste sich die Breite der Straßen angucken. Ist das überhaupt möglich? Haben wir überhaupt genügend Platz an der einen oder anderen Stelle? Oder, wie Wiebke schon sagte, teilt man sich den Raum im Sinne von Shared Space. Das kann man aber dann wirklich nur in verkehrsberuhigten Zonen machen und weniger auf den Hauptachsen der Stadt. Ich finde, das ist sehr vielschichtig. Manchmal ist das kompliziert. Wenn ich jetzt aus der Sicht zum Beispiel einer blinden Frau gucke, für die ist wieder, sind E-Autos schlimm, die keine Geräusche machen. Oder für die sind schnell fahrende Fahrradfahrer schlimm. Wenn ich dann doch ab und an mit meinem Auto mal irgendwie rückwärts rausfahre oder es ist schlechtes Wetter und trotzdem müssen alle schnell vorbei, obwohl die sehen, Mensch, da will jetzt eine mal ausparken, da würde es ja schon erleichtern, finde ich, wenn man einfach so ein bisschen mehr sich probieren würde, sich in die andere Person reinzusetzen, dann könnte man, glaube ich, den Platz auch viel besser teilen und so ein bisschen wohlwollender. Das geht jetzt ja auch los bei dieser Behelfsbrücke da, für die Sizilienbrücke, wo ich dann so denke, Mensch, wenn irgendwie da wirklich gerade niemand unterwegs ist, wieso soll man da nicht mit dem Fahrrad fahren dürfen? Und wenn es dann aber voll ist, natürlich muss man dann aufeinander achten. So. Und das fände ich irgendwie am tollsten, neben dem, dass natürlich gut wäre, wenn offiziell von der Stadt was geändert würde, wenn auch jede und jeder, der sich irgendwie unterwegs ist, auch so ein bisschen in die anderen mehr reinversetzen würde. Ich glaube, und auch sich mal vorlassen würde. Oder man sieht, ach, da kommt jetzt einer angehetzt, dann muss ich jetzt auch nicht auf meinem Recht pochen. Also ich glaube, das ist auch noch eine Möglichkeit, um vieles einfach angenehmer zu gestalten. Wir hatten ja am Anfang gefragt, warum Verkehrswandel? Ich denke, ein wichtiger Punkt ist eigentlich auch, wo möchten wir denn eigentlich hin mit dem Verkehrswandel? Wo ich jetzt vielleicht nochmal die Frage stellen würde, was wäre denn eine Utopie, also eine Idee von einem Oldenburg, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt ein verkehrsgewandeltes Oldenburg, ein Oldenburg, wo ich gerne leben und unterwegs sein möchte. Das ist schön, dass du die Frage stellst. Wir vom Verkehrswandel, von der Initiative, wir sitzen ja immer wieder mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen, immer am 10. eines Monats, und entwickeln genau diese Ideen. Wie soll Oldenburg aussehen? Ne? Welche Konzepte haben wir? Welche Konzepte können wir vielleicht auch aus anderen Städten übernehmen? Oder welche eigenen Visionen haben wir? Und wenn man da mal auch auf die Webseite mal gucken möchte, www.verkehrswandel.de, dann sieht man schon, ein wesentliches Konzept besteht zum Beispiel darin, den Pendlerverkehr oder überhaupt den Verkehr, die von außen kommen, abzufangen am Stadtrand, in Park-and-Ride-and-Bike-Stationen und denen im Grunde genommen das Fahren innerhalb der Stadt oder die Mobilität innerhalb der Stadt so zu gewährleisten, dass man mit Shuttlebussen die abholt und zum Arbeitsplatz bringt, dass man mehr Buslinien hat, dass man sich an diesen Park-and-Ride-Stationen auch Fahrräder ausleihen kann. Im besten Fall sind es E-Bikes, damit wirklich jede Altersgruppe, auch nicht so sportliche Menschen vielleicht sich mit dem Fahrrad in der Stadt bewegen und dass man innerhalb der Stadt ganz verschiedene Mobilpunkte, so kennt man das vielleicht aus Bremen, hat, wo unterschiedlichste Verkehrsträger einfach gebündelt sind und man sich dann das Verkehrsmittel ausleiht und nimmt, was man für die jeweilige Strecke, die noch vor einem liegt, für den letzten Kilometer oder so, ist es das Fahrrad. Für eine größere Strecke ist es vielleicht dann ein Shuttlebus oder das Carsharing-Auto. Also, dass man wirklich diese Mobilität als Dienstleistung sieht, am Stadtrand abgeholt wird und sich innerhalb der Stadt kaum noch einer mit dem eigenen Pkw bewegt. Das fände ich auch super. Es gibt ja immer Gründe, um mal die Stadt erreichen zu müssen, wie jetzt im Lieferverkehr. Das kann ja genauso sein, wenn ich jetzt eine starke Mobilitätsbehinderung habe, dass ich in die Innenstadt muss. Aber die paar, sag ich mal, die haben dann ja immer Platz. Und wenn man Umzüge macht oder andere Gründe hat, dann wäre das ja auch gar kein Problem mehr. Und ich fände es schön, wenn es mehrere Alternativen gäbe der Fortbewegung, dass man halt gucken kann, situativ, dass es natürlich auch bezahlbar ist. Für die Menschen, die sich halt kein Auto leisten können, dass Busfahren bezahlbar ist. Und gleichzeitig, aber das würde man ja auch mit Sicherheit damit erreichen, dass man eine größere Lebensqualität hat. Also, dass man sich auch lieber wieder an Orten aufhält. Dass man einfach nicht so viele, ich sag mal so verlorene Orte hat, irgendwie an großen befahrenen Straßen. Da will ja niemand groß lange sein, sag ich mal so. Und trotzdem, was die Mobilität da ist, was du jetzt noch nicht benannt hast, ich fände natürlich auch gut sowas wie mehr Bahnstationen, mal wieder sowas. Ich finde das an der Uni sehr schön, dass es da jetzt auch eine Bahnstation gibt. Und Oldenburg hat ja noch die ganzen alten Bahnhöfe, zum Beispiel bei uns in Osternburg. Wäre super, wenn ich da einfach eben in den Zug steigen könnte. Das ist ja auch eine tolle Mobilitätsart, finde ich, der ganze Zugverkehr. Und dass es kein Tabu in Bezug auf Auto gibt. Sondern dass einfach klar ist, wir machen jetzt was Neues, wir gucken uns die ganz verschiedenen Fortbewegungsmöglichkeiten an, unabhängig von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen und irgendwelchen Lobbyisten. Ich finde es völlig richtig, wenn du sagst, dass man die Grenzen nicht setzen sollte. Also dass man wirklich frei denken sollte, welche Verkehrsmittel nutze ich. Weil wenn ich dann davon ausgehe, du hast vorhin gesagt, gegenseitige Rücksichtnahme. Ich glaube, wenn sich der Verkehr entspannt, wenn die Leute weniger im Stau stehen, wenn der ein oder andere wirklich ein bisschen entspannter durch die Stadt fährt oder geht, dann ist man auch entspannter und kann gegenseitig Rücksicht nehmen. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Und auch um das zu erreichen und auch um das Fahrradfahren noch attraktiver zu machen, könnte man Fahrradzonen einrichten. Beispielsweise mehrere Straßen nebeneinander, die für den Autoverkehr gesperrt sind und die nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder anderen kleineren Verkehrsmitteln benutzt werden dürfen und dadurch auch so eine Art Barriere für das Auto entsteht, weil ich meine, wer im Auto unterwegs ist, der kann auch mal einen längeren Weg in Kauf nehmen beispielsweise. Der müsste dann, weil er da nicht durchfahren darf, müsste er vielleicht auf den Autoring fahren, um von einem Stadtteil im Norden in einen anderen Stadtteil in den Süden zu kommen und müsste einmal um den Ring, um dann wieder die Innenstadt von Süden her zu erreichen. Wenn man ganz utopisch denkt und ganz neu denkt, dann könnte man auch in Sachen völlig neues Verkehrsmittel auch hier in Oldenburg mal nachdenken. Du hast gerade Stadtteilbahnhöfe genannt, das ist richtig. Wie wäre es mit Straßenbahnen? Warum nicht? Ich sehe Schulterzucken. Warum eigentlich nicht? Oder wie wäre es mit Sesselliften? Meine ganz persönliche Idee. Von Seilbahnen hat man schon öfter mal gehört, so Gondeln, die man gerade um Höhen auch zu überwinden nutzt. Aber warum nutzt man nicht Sesselbahnen, die man vom Skisport kennt, ne, vom Winterurlaub kennt? Warum nutzt man die nicht am Stadtrand, eine Station, bis zum Pferdemarkt, die nächste Station, und man holt die Pendler von außen ab, um die im Zentrum wieder abzuladen, damit die dort ihr nächstes Verkehrsmittel nutzen können, um den restlichen Weg noch zu ihrer Arbeit zu kommen? Ganz spontane, oder so spontan ist die Idee ehrlicherweise gar nicht, aber die wäre zumindest neu und wahrscheinlich auch utopisch in irgendeiner Art und Weise, aber wer weiß, wie es in 10 Jahren aussieht. Aber was sind denn eure Ideen? Ihr habt die Frage gestellt, jetzt interessiert mich auch, was ihr für Ideen habt. Also ich würde jetzt mal nur kurz zusammenfassen, also ich hätte jetzt gesagt, hat ja so sehr stark irgendwie so eine Stadt entworfen, in der halt das Auto auf jeden Fall stark zurückgedrängt ist. Was ich auch begrüßen würde, weil ich diese Dominanz des Autos auch oft unangenehm finde und auch einschränkend finde für die meisten Menschen. Meine Utopie enthält auch eine Stadt, in der man quasi ein Zusammengreifen von verschiedenen Verkehrsmitteln hat. Also du hast ja gemeint, neue Verkehrsmittel. Ich kenne Städte, in denen Straßenbahnen sind und ich bin ein großer Fan von Straßenbahnen. Ich denke, man könnte das auch in Oldenburg machen. Es wäre halt eine größere Anfangsinvestition, aber es gab schon mal in Oldenburg Straßenbahnen. Die wurden nur alle zurückgebaut. Und das ist ein sehr angenehmes Verkehrsmittel, also sowohl zum Fahren als auch einfach von der Lärmbelastung her ist es was ganz anderes. Selbst als Busse ist es was ganz anderes. Zu dem Interagieren denke ich auch, das ist halt eben genau das wäre meine Utopie, dass ich irgendwie losgehe an einem Ende der Stadt, dort zum Beispiel meinen von mir aus E-Tretroller ausleihe und zwar einfach zum Beispiel mit einer Karte oder mit meinem Handy irgendwo hinfahre, später dann in den Bus einsteige, irgendwo lande, am nächsten Tag mit meinem Fahrrad unterwegs bin und am dritten Tag steige ich bei jemandem ein, der ein Auto geliehen hatte. Und das alles ist integriert und man muss nicht irgendwie sich durch 20 verschiedene Anbieter klicken und schauen und anmelden und überall melden, sondern es ist halt einfach, sage ich mal, für Oldenburg weit. Und es ist am besten auch noch so finanziert, dass es solidarisch finanziert ist und zwar am besten halt einfach über eine stadtweite Abgabe oder direkt über die Steuern, weil das einfach am sozial gerechtesten ist. Und das ist, glaube ich, auch immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in meiner Utopie von Verkehr, dass Menschen unabhängig von dem finanziellen Hintergrund eine gleichwertige Qualität an Verkehrsteilnahme haben können. Genau, zwei Sachen fielen mir noch ein. Man könnte auch mal gucken, wie machen das eigentlich die Leute auf den Inseln, wo ja gar keine Autos zugelassen sind. Die haben ja auch ganz viele Mobilitätskonzepte und viele gehen ja deshalb auf die Insel, weil die so cool finden, dass da keine Autos fahren und weil die sofort ein Urlaubsgefühl haben. Das ist das eine und das andere. Jetzt durch Corona war ja zwischendurch der Verkehr ganz schön eingebrochen. Fand ich das auch so angenehm zu sehen, boah, so leise kann das sein. Und als dann irgendwann der Lockdown gelockert wurde, da kamen so viele Geräusche, ich dachte, was ist denn das? Ah, der Verkehr geht wieder los. Also ich finde das auch sehr faszinierend, womit wir uns überall abfinden, weil wir es einfach nur so kennen. Und wenn dann der Verkehr mal wegfällt, fällt das so richtig auf. Das sind ja alles jetzt schon ganz spannende Utopien und Lösungsvorschläge. Aber wie lässt sich das umsetzen? Also wo liegen die Hindernisse zu einem verkehrspolitischen lebenswerten Oldenburg? Du hast ja Fragen. Ja, wo liegen die Hindernisse? Die Hindernisse liegen vielleicht, ich sage extra vielleicht, weil ich es nicht mit Sicherheit sagen kann, aber vielleicht in der Politik, in der hiesigen Politik, die wenig Mut zur Veränderung zeigt. Vielleicht in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die einer Stadt so unterliegt. Also beispielsweise, wenn man nur darüber nachdenkt, im gesamten Stadtgebiet Tempo 30 einzuführen, hat die Verwaltung schon des Öfteren darüber nachgedacht oder zumindest geprüft. Und aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen können sie zumindest nicht bei den klassifizierten Straßen, also da, wo Tempo 50 erlaubt ist, oder bei den Bundes- und Landesstraßen, die durch die Stadt gehen, Tempo 30 einführen. Es liegt aber auch meiner Meinung nach an den Menschen im Allgemeinen. Also dieses Thema muss erstmal wachsen in den Köpfen. Es muss erstmal verstanden werden, dass es nichts Schlimmes ist, eine Verkehrswende herbeizuführen mit den ganzen Vorteilen, die damit verbunden sind. Und die Menschen müssen einfach darüber nachdenken, ob sie sich auch von ihrem eigenen Besitz, dem Auto, womöglich trennen können. Also ich habe mein Auto im Februar verkauft und habe jetzt erstmal mitbekommen, wie teuer das eigentlich war. Wie viel Geld man wirklich, auch wenn man es kaum genutzt hat, es steht zu 95% am Tag nur rum, nur in der Gegend rum, trotzdem hat es Geld gekostet. Und zwar richtig viel. Und das kriegt man erst mit, wenn das Auto weg ist. Also ich kann nur jeden aufrufen, verkauft euer Auto. Es gibt Cambio, es gibt Carsharing-Angebote. Jetzt gibt es auch noch von der EWE diese E-Go-Roller, die im gesamten Stadtgebiet auch in den Wohnquartieren stehen. Also man kommt auch sehr gut mit dem Fahrrad durch die Stadt und braucht sein eigenes Auto, zumindest nicht innerhalb des Stadtverkehrs. Und wenn man mal weitere Strecken fahren muss, dann gibt es Leihmöglichkeiten, Mietwagen oder eben auch Cambio, Carsharing-Angebote. Oder man fragt den Nachbarn mal, ob er sein Auto nutzen kann. Also Flexibilität ist das A und O. Mut gehört dazu. Und auch eine gewisse Transparenz, was man alles noch schaffen kann, was man durch einen Verkehrswandel auch an positiven Effekten hat. Ich glaube, ich sehe zwei Problemlagen. Das eine ist das in den Köpfen, also dass viele Menschen sich gar nicht vorstellen können, dass es auch anders geht. Und Das Zweite ist, dass es ja ganz, ganz viele Bedürfnisse gibt. Zum Beispiel denke ich schon auch an die Gewerbetreibenden in der Stadt, wo ich ja auch möchte, dass es die weiterhin gibt und die dann natürlich auch mit einbezogen werden sollten. Wie, da ist dann ja die Sorge, wie wenn die Leute einkaufen, wie kriegen die ihren Einkauf nach Hause? Aber auch da gibt es ja Konzepte. Oder wenn die blinde Frau eine andere Bordsteinabsenkung braucht als der Radfahrer oder die Rollstuhlfahrerin. Und ich glaube, das ist eher so die große Arbeit, die vielen Bedürfnisse so gut unter einen Hut zu bekommen, dass es wirklich dann auch ein breites Ja gibt von den großen, also von der ganzen Bevölkerung und der Politik. Und dafür ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass das jetzt nicht nur irgendwas Exklusives ist, sondern dass wirklich geguckt wird, möglichst alle mitzunehmen. Und das Ganze auch immer wieder Stück für Stück. Es wird nie so funktionieren, dass wir von heute auf morgen oder innerhalb 1-2 Jahren die gesamte Verkehrsinfrastruktur umstrukturiert haben. Das kann nur funktionieren, wenn wir uns einig sind, dass wir es wollen und wenn wir Stück für Stück, und mit wir meine ich jetzt auch dann Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft zusammen, daran arbeiten. Wir haben festgestellt, ein Hindernis auf dem Weg zu einem Oldenburg, dass das besseren Verkehr hat oder in dem besserer Verkehr stattfindet, ist ja das Problem in den Köpfen aller Einzelnen, auch von uns selbst, weil das ist manchmal auch schwierig, sich das vorzustellen, die konkreten Schritte. Und vielleicht würde es ja helfen, direkt konkrete Lösungsansätze zu sehen und zu sehen, okay, das wäre so ein konkreter Schritt, den könnte man recht einfach umsetzen, um zu dieser Utopie oder zu den Utopien, die wir vorhin gesagt haben, zu kommen. Habt ihr denn da Vorschläge, Ideen? Also ich kann tatsächlich ein bisschen was von anderen Städten einfach erzählen, die wir uns im Rahmen der Verkehrswandelinitiative auch angeguckt haben. Wenn ich nur mir Pontevedra in Spanien vornehme, die haben den öffentlichen Raum komplett neu aufgeteilt. Getreu dem Motto, wenn ich den Kühlschrank nicht auf die Straße stellen darf, kostenlos und einfach so, warum dann mein Auto? Also von daher haben die beispielsweise das Parken im Innenstadtbereich auf 10 bis 15 Minuten begrenzt. Einfach stumpf gesagt, wenn ich dort mich in der Innenstadt bewege mit dem Auto, dann darf ich dort nur bis zu 15 Minuten parken. Fußwege wurden verbreitert, während der Straßenraum tatsächlich auch verengt wurde. Und im gesamten Stadtgebiet ist das Tempolimit 30 eingeführt, seit 2010. Und was haben die erreicht? Die haben erreicht, dass man 70% weniger CO2 ausstößt. Die haben erreicht, dass Fuß- und Radverkehrsanteil auf 65% gesteigert wurde. Kann man sich ja fast nicht vorstellen. 71% der Kinder gehen jetzt allein zur Schule. Das ist das, was ich am Anfang auch gesagt hatte. Elterntaxen gibt es dort fast nicht mehr. Und auch da noch ein Beispiel. Ich glaube, das Wiener Modell, die haben einfach Schulstraßen eingerichtet. Eine halbe Stunde vor Unterricht wird die jeweilige Straße an der Grundschule oder auch an der weiterführenden Schule gesperrt. Da stehen Kinder, die bauen eine kleine Schranke auf, das kostet nichts, die sagen einfach Stopp, mit dem Auto geht's hier nicht rein. Und damit wird es dem Elterntaxi einfach schwerer gemacht. Und vielleicht hilft das, dass die Kinder sagen, Mensch, komm, ich gehe allein zur Schule. Der Weg wird sicherer, wenn weniger Autos unterwegs sind. Der Weg wird sicherer, wenn sich die Leute mit Rücksichtnahme aufeinander in der Stadt bewegen. Also kann ich meine Kinder auch alleine losschicken. Und wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, also man kann wirklich ganz viele Sachen sich angucken. Groningen, Kopenhagen, Münster auch. Es gibt auch mittlerweile sehr viele gute Städte in Deutschland, wenn ich nur an die Pop-up-Fahrradwege in Berlin denke. Einfach auch mal spontane Geschichten. Wirklich die Situation ausnutzen, die jetzt zum Beispiel auch die Corona-Krise mit sich gebracht hat. Aber was ich noch sehr interessant fand, ist Bologna. Bologna in Italien hat ein Belohnungskonzept eingeführt. Ähnlich wie Payback sammelt man Punkte, wenn man umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzt, also Verkehrsmittel des Umweltverbundes, Fahrrad, Bus, Straßenbahn, Schiene. Und wenn man ausreichend viele Punkte gesammelt hat, also einfach nur ein Anreiz dafür, diese klimafreundlichen Verkehrsmittel zu nutzen, dann kriegt man einen Gutschein fürs Kino beispielsweise oder für den nächsten Restaurantbesuch oder für irgendeinen Einkauf in der Innenstadt. Also Auch da hat sich so eine Stadt in Italien einfach mal Gedanken darüber gemacht, wie können wir es schaffen, das Auto ein wenig unattraktiver zu machen, ein wenig unbequemer zu machen und zumindest mal dann den Radverkehr oder den Busverkehr attraktiver zu gestalten. Ich finde auch immer wichtig, das zu gucken, was haben wir denn eigentlich schon in Oldenburg? Und ich finde zum Beispiel großartig mit dem Bussystem, dass das immer mehr erweitert wird, auch wenn man es natürlich besser machen kann. Aber die Taktung ist besser geworden, es ist wirklich barrierefrei. Ich bin eine Zeit lang sehr viel Bus gefahren vor Corona-Zeiten. Und also einiges gibt es, was einfach praktisch auch in Oldenburg ist zum Fahrradfahren. Wir haben keine Berge. Es ist so auch schon eine sichere Stadt, finde ich. Also vieles könnte man, es ist gar nicht so ein super weiter Weg, um das zu erreichen. Das finde ich ein gutes Stichwort. Es ist gar nicht so ein super weiter Weg. Wir haben so generell überhaupt in der Stadt wenige weite Wege. Man kommt ja wirklich relativ schnell mit dem Fahrrad innerhalb von einer Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten von jedem Stadtrand in die Innenstadt. Also die Wege sind wirklich nicht so weit, sowohl physisch als auch mental. Man muss es nur einfach machen. Man muss den Mut finden, es zu machen und daran zu arbeiten. Und dafür werbe ich auch an der Stelle nochmal. Alle, die das jetzt hören, habt Mut. Sowohl in der Verwaltung, als auch in der Politik, als auch in der Gesellschaft, euch für den Verkehrswandel einzusetzen. Man sieht ja eindeutig, dass sich Dinge ändern lassen können, auch an Beispielen in verschiedenen Städten. Bloß, dass seitens hier der Politik das schwer umzusetzen lässt, dass sie es einfach in den Köpfen haben, dass das Auto das wichtigste Gut ist und Fahrradfahrer eher hinten dran gestellt werden. Ja. Bloß wenn man jetzt selber Ideen hat und denkt, möchte auch was verändern, wie kann ich das machen? Wie kann ich mich jetzt bei euch zum Beispiel beteiligen? Ja, ich bin eigentlich zu dem ganzen Thema gut gekommen über die Bewegung Mobil OL. Da findet ihr auch die Homepage verlinkt. Da haben schon zwei große Demos stattgefunden. Die erste war auch richtig super inklusiv. Bei der zweiten war einfach durch Corona bedingt das nicht so gut möglich, aber die dritte wird wieder inklusiv. Da sind eigentlich ganz verschiedene Initiativen Oldenburgs beteiligt und das war einfach total schön, mal ein Stückchen der Nordtangente zu haben mit den ganzen Radfahrerinnen. Und das war so eine bunte Beteiligung, das hat sehr großen Spaß gemacht und da wird es die nächste Demo geben und auf der Homepage findet man auch viele neue Ideen und Lösungsvorschläge, was sollte alles in Oldenburg verbessert werden. Wenn man zum Thema Behinderung sich engagieren will, gibt es in Oldenburg den Behindertenbeirat der Stadt Oldenburg und die von dort kann man auch gut in die Ausschüsse gehen, um zu gucken, dass man da sich auch beteiligt. Und jetzt kommt mein Werbeblock zum Abschluss. Also zuerst mal noch mal ein anderer Werbeblock. Also ich finde auch die Fridays for Future Bewegung hier in Oldenburg ist sehr stark. Also ist in dem Sinne stark, dass sie sowohl das mit den Demos und immer wieder kundtut, dass sie was verändern wollen, großartig, aber gleichzeitig auch mit der Stadt im Gespräch ist. Und das finde ich auch sehr stark von der Stadtverwaltung, muss ich sagen. Die haben gemeinsame Workshops schon erarbeitet, zusammen mit den Fridays for Future Kids, sage ich mal, als auch mit den Politikerinnen und Politikern und der Stadtverwaltung zusammen, die im besten Fall gemeinsam und zwar parteiübergreifend an Lösungen arbeiten, um hier in Oldenburg auch zum Thema Verkehr was zu bewegen. Zugegeben, nicht ganz so leicht. Und zugegeben, wenn man sich dann auch mal weiter beteiligt, und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, was man machen kann, man kann die Ausschüsse besuchen oder den Stadtrat besuchen. Also da, wo die Politik aktiv ist und einfach mal zuhören und gucken, wie verhalten die sich in diesen Sitzungen und was können die überhaupt entscheiden. Da ist man manchmal erschrocken, dass es in der Sitzung von 5-6 Stunden nur darum geht, ob man 2 Pkw-Parkplätze abschafft und dafür 10 Bügel hinstellt für Fahrradfahrer. Das große Ganze oder der große Wurf, der ist da im Moment noch nicht gelungen. Also von daher, auch da kann man sich engagieren, indem man einfach mal zu diesen Sitzungen hingeht und Gesicht zeigt. Und wer sich vielleicht auch neben diesen Demos, auch da Gesicht zeigen, ist sehr, sehr wichtig. Die Masse ist dafür entscheidend, ob man die Politik auch, wie soll ich sagen, nicht überreden, begeistern kann, auch was zu verändern, wenn sie merken, es stehen Leute hinter ihnen, hinter diesen Entscheidungen, die vielleicht unpopulär sind, aber die gemacht werden sollten. Und wenn man dann inhaltlich noch ein bisschen weiterdenken möchte, dann kann man sich zum Beispiel eben an die Initiative verkehrswandel.de wenden. Wir empfangen jeden, der mit guten Ideen um die Ecke kommt. Wir basteln daraus Konzepte, wir malen alles auf, wir skizzieren, wir verbreiten das auf unserer Webseite, auch über Facebook. Und wir versuchen dadurch auch zu begeistern, neue Ideen zu entwickeln, aus anderen Städten Ideen zu übernehmen und uns immer am 10. eines Monats zu treffen in einem offenen Plenum, wo wir einfach auch erzählen, was hier in der Stadt so passiert und im besten Fall auch in eine Workshop-Phase kommen, wo jeder seinen Beitrag leisten kann. Das Ganze, wie gesagt, auf der Webseite. Und wenn ich noch zwei Sachen ansprechen darf, es gibt auch Petitionen, die immer mal wieder durch die Stadt kursieren. Im Moment die sogenannte Critical Mass von Kindern. Und diese Critical Mass kennt ja auch mittlerweile fast jeder. Also da gibt es eine Petition, die dafür sorgt, dass es, wie wir schon gesagt haben, für Kinder sicherer wird, sich hier im Straßenverkehr zu bewegen. Und da kann jeder seine Unterschrift leisten. Im Moment sind es etwa 1000 Personen, die schon unterschrieben haben. Wenn wir 2000 erreichen, ist es noch umso besser. Das Ganze läuft, meine ich, noch bis zum 20.09. dieses Jahres. Und dann wird es auch der Stadt übergeben, dem Bürgermeister übergeben, die Unterschriftensammlung. Also auch da kann man sich engagieren. Und wenn man all das, was man tut, nicht dazu führt, dass sich irgendwas verändert, dann haben theoretisch die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Ratentscheid herbeizuführen. Ratentscheide, vielleicht ist das dem einen oder anderen schon ein Begriff, die gab es in beispielsweise Berlin, in Darmstadt, in Köln wird der gerade vorbereitet, auch in Erfurt. Das sind im Grunde Volksentscheide, die dafür sorgen, dass, wenn sie denn dann entschieden werden durch eine gewisse Anzahl an Stimmen, die dieser Zielsetzung zustimmen, dass dann das im Grunde Gesetz ist für die Stadtverwaltung, wie ein Ratsentscheid gewertet wird und die Stadtverwaltung das entsprechend umsetzen müsste. Man würde also diesen Schritt oder diesen Weg über die Politik sich sparen und als Bürgerinnen und Bürger direkt entscheiden können, was die Stadtverwaltung umsetzen soll. Genau, also beim mobilen OL könnt ihr auch viele Fotos finden, ihr könnt auch die Redebeiträge finden. Diesmal hat OL01 da auch vieles gemacht, wenn ihr vielleicht selber nicht dabei sein konntet. Und dort werden dann auf jeden Fall auch die nächsten Termine wieder angegeben. Also es war wirklich eine ganz, ganz schöne, bunte, gelungene Sache. Ja, wo du das gerade sagst, mir fällt tatsächlich auch noch was ein zur Initiative. Wir sammeln auf unserer Webseite auch Unterschriften. Das heißt, jede Privatperson darf uns insofern unterstützen, als dass sie sich die Ziele, 10 Ziele haben wir, durchlesen kann und kann sagen, Mensch, das ist eine gute Sache, das geht in die richtige Richtung, da setze ich meine Unterschrift drunter. Und zusätzlich sammeln wir Logos. Logos von Unternehmen, von Vereinen, von Organisationen hier aus der Stadt, die diese Initiative genauso unterstützen. Sodass wir eine große Logosammlung haben, wie so eine Art Wimmelbild von allen möglichen Einrichtungen hier aus der Stadt, die einfach sagen, das ist eine gute Sache. Wir schrecken nicht davor zurück, einen Verkehrswandel auch zu unterstützen. Wir sind bei euch, wir stehen hinter euch. Und so kann man diese kritische Masse auch im Hintergrund haben. Es macht Spaß, sich auch dann mit der Politik auszutauschen und bestenfalls was bewegen zu können. Also macht mit, wir freuen uns. Ja, dann bleibt noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Input und ich hoffe, ihr könnt alle was davon mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Im Oktober wird es einen Beitrag zur aktuellen Stadtentwicklung in Oldenburg geben. Wir sprechen dazu mit Daniel Fuhrhoop, Autor des Buches Verbiete das Bauen und Willkommenstadt, über aktuelle Bauprojekte in der Stadt, Gentrifizierung und bezahlbaren Wohnraum für alle. Bis zum nächsten Mal. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, Tod dem Kapitalismus.